Stift. Ich warne davor. Braucht man schon. Man bleibt wach. Ich sage dir, so wach warst du noch nie. Natürlich darfst du mir kein Wort glauben und natürlich handelt es sich um eine verbotene Substanz, aber hey, dabei sein ist alles. Yeah.